meine Geschichte. Nun stellst du dir vielleicht die Frage, was ich denn mit diesem Thema überhaupt zu tun habe. Eigentlich führt meine Lebensgeschichte nicht zwingend dazu, ein Hörbuch über Blockchain zu sprechen. Ich habe weder Finanzen, noch Wirtschaft, noch Programmieren studiert, sondern wurde Mediziner, nachdem ich 10 Jahre lang Profisportler war. Als Unfallchirurg wollte ich nach meiner Promotion 2011 genau den Leuten helfen, bei denen ich als Sportler nur allzu oft miterlebt hatte, wie sie sich schwere Verletzungen zuzogen. Nach kurzer Zeit im Krankenhaus erkannte ich jedoch, dass ich etwas Neues machen wollte, und so zog ich 2012 nach Asien. Dort lernte ich im Studium des Lebens viel über Wirtschaft, Finanzen und innovative Technologien. 2014 traf ich dann in Bangkok einen anderen Innsbrucker namens Tobi. Gemeinsam mit seinem Kumpel Paul begeisterte er mich von dem Konzept der Dezentralisierung durch Blockchains. Vor allem eine Prognose des Weltwirtschaftsforums, in dem einige der schlauesten Leute der Welt vertreten sind, beeindruckte mich. Gerade mal ein knappes Jahrzehnt später, vom damaligen Zeitpunkt natürlich ausgesehen, sollten laut ihren Berechnungen bereits 10% der gesamten Wirtschaftsaktivitäten über Blockchains abgewickelt werden. Da ich mir als Arzt immer schon die Frage gestellt hatte, wie man Patientendaten äußerst sicher abspeichern könnte, leuchtete mir dies sofort ein. Blockchain wäre nicht nur hierfür die einzige Lösung, sondern auch für zahlreiche andere Anwendungen. Das wirst du in diesem Buch jedoch noch im Detail erfahren. Ich erkannte damals jedoch, dass der Medizinbereich noch nicht bereit war für diese neue Technologie. In diesem frühen Stadium wäre diese Technologie wohl eher für den Bereich der Finanzen geeignet, und zwar in Form von Kryptowährungen. Zwar hatte ich bereits 2011, damals noch als Arzt im Krankenhaus, von einem ehemaligen Patienten von Bitcoin, der größten Kryptowährung, gehört, diese jedoch als Abzocke abgeschrieben, da ich die zugrunde liegende Technologie der Blockchain nicht verstanden hatte. 2014 fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen und ich erkannte das Riesenpotenzial. Über Monate hinweg las ich mich in Blockchain-Ökonomie, Spieltheorie, Kryptographie, Programmiersprachen und Finanztheorie ein. Da ich nicht, wie einige andere in diesem neuen Feld, aus inhaltlich damit verwandten Bereichen wie Finanzen, Wirtschaft oder Computerwissenschaften kam, hatte ich keine Vorurteile im Hinblick auf alte oder neue Konzepte. Jedes Konzept war für mich neu und ich war aufgeschlossen genug, um Neues als Chance und nicht als Gefahr zu sehen. 2015 starteten Tobi, Paul und ich eine Firma namens 10x in Singapur. Damit wollten wir über eine Plattform all die kommenden Blockchain-Applikationen auf einfachste Art und Weise für jedermann zugänglich machen. Wir starteten zwar im Bereich der Finanzen, indem wir Kryptowährungen mit einer Kreditkarte verknüpften und sie so im realen Leben verwendbar machten. Doch unsere richtige große Vision besteht darin, viele andere dezentrale Verwendungszwecke hinzuzufügen. Bald hatten wir externe Investoren und hunderte Tausende an Kunden. Und 2017 erhielten wir über eine der weltgrößten ICOs, sogenannten Initial Coin Offerings, knapp 70 Millionen Euro. Und Anfang 2018 ist unsere Firma nun knapp 1 Milliarde Euro wert. Neben dem unternehmerischen Erfolg wurde es mir ganz besonders wichtig, der Community, von der wir so viel bekommen hatten, etwas zurückzugeben. Ich wollte der breiten Masse helfen, Kryptowährungen, Blockchain und Dezentralisierung zu verstehen. Deshalb gründete ich eigene Online-Communities auf Facebook und Reddit, startete YouTube-Kanäle und Infoblogs, welche heute alle zu den größten der Welt in diesem Bereich zählen. Es wurde mein Ziel, 1 Milliarde Menschen durch all die kostenlosen Infos und Erklärungen Hashtag CryptoFit zu machen. Gemeint ist damit nicht nur fit in Kryptowährungen zu sein, sondern generell fit für diese Welle der Dezentralisierung durch Blockchains und Co. Und bald war ich als internationale Experte für Blockchain und Kryptowährungen bekannt, trat vor dem Europäischen Parlament auf, traf mich mit Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds, gab Interviews im Fernsehen und hielt Vorträge vor Tausenden von Menschen. 2017 veröffentlichte ich mein Buch Kryptowährungen einfach erklärt, welches zur absoluten Nummer 1 auf Amazon wurde und in mittlerweile fast 15 Sprachen übersetzt worden ist, um sich über 100.000 Mal verkauft zu haben. Auch wenn der Fokus bisher eher auf Bitcoin und Co. gelegen hatte, so wusste ich, dass die zugrunde liegende Technologie der Blockchain der wahre Durchbruch sein würde. Bis dato war die Zeit nur noch nicht reif dafür gewesen und der Zugang zu diesem Thema war über den Weg der Kryptowährungen einfacher als über andere Anwendungen. 2018 wurde mir jedoch klar, dass die Zeit für Blockchain ohne Kryptowährung gekommen war Und so begann ich mehr und mehr, Blockchain-Anwendungen jenseits der Finanzen einfach und klar zu erklären. Die verschiedensten Themengebiete können von der Blockchain-Technologie enorm profitieren. Dazu gehören beispielsweise Medizin, Energie und künstliche Intelligenz.